Das ist etwas später als erwartet, aber das ist dann halt so. Ich begrüße zur heutigen Sitzung des Teams Folge am 3.3.15. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und hoffe, dass ihr mich nicht allzu sehr vermisst habt. Zu den Formalia. Das Protokoll wird die Skara übernehmen, die Moderation ich und die Aufzeichnung von Bauer Jung läuft ja auch bereits. Das heißt, der Teil sollte damit ebenfalls gleich erledigt sein. Und wir machen weiter mit Top. Da haben wir heute nichts Neues. Womit wir bei Top 1 laufende Projekte sind. Gibt es Aktionen im Moment, die jemand in der letzten Woche mitbekommen hat, die man da aufführen könnte? Scheint nicht so zu sein. Wahlkampf Hamburg ist ja auch so lieb mittlerweile, habe ich gerade auch rausgelöscht deswegen. Wahlkampf Bremen. Wer kann was erzählen? Wenn von den Bremern niemand da ist, dann erzähle ich ein wenig. Wir haben im Moment die Schwierigkeit, dass uns bei einigen Dingen auch schon wieder die Zeit davonläuft, gerade beim Thema Gestaltung. Wir haben auf Mitte März, also ich glaube 14., da müsste ich schauen, ob das ein Samstag ist, haben wir die Wahlkampfaktveranstaltung in Bremerhaven. Die von Bremen steht noch nicht fest, weil wir natürlich zu einer Wahlkampfauftaktveranstaltung auch ein bisschen Material brauchen. Es ist jetzt neulich eine Ausschreibung rausgegangen. Wir suchen Wahlkämpfer nach Möglichkeit ehrenamtlich, aber zur Not auch bezahlt, weil wir schauen müssen, dass wir auf die Straße rauskommen, mit Infoständen, um einfach Sichtbarkeit im Stadtbild herzustellen. Wir haben in beiden Städten, also Bremen und Bremerhaven, die Schwierigkeit, dass die Aktiven zum weit überwiegenden Teil berufstätig sind und von daher andauernde Infostände gerade unter der Woche funktioniert einfach so nicht. Da muss Hilfe von außen kommen. Ja, und ansonsten eine macht Pressearbeit, das, soweit ich das von außen beurteilen kann, ziemlich gut und immer mehr erfolgreich. Und ansonsten, ja, fragt zur Not. Alles klar, danke dir. Dann noch Fragen dazu an Michael? Ja, ich habe eine Frage. Ja, damit. Michael, wann findet denn wieder die nächste Mumble-Sitzung statt, wo ihr darüber sprechen werdet, was laufen soll in Bremen? Die nächste WKK-Sitzung ist morgen um 19 Uhr beginnend, hier im Mumble, also NRW-Mumble, irgendwo unten muss es dann Raum für Bremen geben. Da gibt es nicht besonders viele Räume von Bremen, von daher ist es eigentlich leicht zu finden. Wenn mir die Sache gerade einfällt mit Sozialpiraten. Wir haben auch wieder vor, Wahlkampf-Endspurt-Partys zu machen. Diesmal eine Woche vorher. Das war, wie wir das in Hamburg gemacht haben, nicht besonders optimal. Das soll jetzt diesmal früher tagsüber und länger sein. Und das wird so im Wochenende 2. oder 3. Mai sein. Also wenn sich vielleicht schon einmal alle diesen Termin vormerken und ich möchte diesmal eigentlich da ein bisschen mehr los haben, also insbesondere auch Infostände von den einzelnen AGs, um so die thematische Bandbreite der Piratenpartei da auch darstellen zu können. Danke. Alles klar, weitere Fragen? Wie hoch sind die Budgets für so einen AG-Stand? Im Moment haben wir dafür noch gar kein Budget und ich hoffe, dass wir dann noch so eine Wahlkampf-Endspurt-Party insgesamt. Und ich hoffe, dass die Landesverbände in den nächsten Wochen die Erfahrungen aus Hamburg so ein wenig vergessen und dann doch wieder etwas spendabler werden. Dadurch, dass Bremen und Bremerhaven deutlich kleiner sind als Hamburg, können wir dort auch mit deutlich bescheideneren Mitteln auch schon etwas bewirken. Soweit mir bekannt ist, hat der Landesverband Thüringen bereits als Budget-Wahlkampfhilfe für Hamburg beschlossen haben, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2000 Euro für Bremen als Unterstützung bereits auch beschlossen. Die sind also bereits zugesagt und das sind also Vorreiter. Ja, das ist bekannt und ich wiederhole es nochmal, 2000 Euro aus Thüringen, wenn sich bitte alle anderen Landesverbände daran ein Beispiel nehmen würden, wäre ganz, ganz prima. Und Thüringen hat wirklich nicht so viel Geld wie andere LVs. Da kann ruhig auch von anderen LVs ein bisschen mehr kommen. Andere LVs haben ja auch noch Wahlkampf und nicht hinter sich. Und ich bitte um einen offiziellen Antrag an den Landesvorstand Niedersachsen. Eine schöne Idee in dem Rahmen ist vielleicht auch, wenn die Landesverbände, unabhängig jetzt von einer Spende oder Bereitstellung von Mitteln, einfach sagen, hey, wir nehmen mal 1.000 oder 2.000 Euro in die Hand für die Mitglieder des Landesverbandes und finanzieren damit zum Beispiel Reisekosten für Wahlkampfhelfer, die dann da tatkräftig Infostände machen können, wenn die berufstätigen Kandidaten nicht können. Das haben wir längst beschlossen, zusammen mit Hamburg. Sehr schön. Wie sieht es außer diesen zwei Events, von denen wir jetzt gehört haben, mit weiteren öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen aus? Ist da irgendetwas geplant? Weil eigentlich müsste das ja alles jetzt sein. Gibt es da irgendwie eine Übersicht, was so die Termine sind, auch so für die Öffentlichkeitsarbeit und Social Media, damit wir halt eben auch direkt hin zu diesen Terminen mobilisieren können? Nee, weitere Geschichten gibt es meines Wissens nicht. Ich schaue gleich nochmal sicherheitshalber im Pad nach. Michael, schaust du gerade oder kann ich weitermachen? Du kannst weitermachen. Ich schaue parallel. Wenn es noch was gibt, melde ich mich nachher nochmal. Geoffrey, ich setze mal den Link zu deinem Pad heute in das eigentlich originale Pad, falls es noch mehr Leute aufrufen. Falls du da drin schreiben kannst, mach ruhig, ja. Klar habe ich einen Account. Nochmal eine Frage von Skara. Wann war die nächste Wahlkampfkoordinatoren-Sitzung? Morgen, denke ich. Gut. Bitte? Uhrzeit. 19 Uhr. Okay. So. Warte, nochmal ein wenig konkret. Also, 14.03. ist Wahlkampfauftakt in Bremerhaven, 12 bis 16 Uhr. Und am Sonntag, den 3. Mai 2015, ist in Bremerhaven das sogenannte Blütenfest, wo wir unsere Endspurtgeschichte machen. Das ist allerdings noch so ein bisschen unklar, ob wir da direkt drauf können, wie das mit Parteien dort ist und so weiter. Da brauchen wir gegebenenfalls auch noch Plan B oder Plan C. In Bremen wollen wir die Wahlkampf-Endspurt-Party machen am Samstag, den 2. Mai. Gut, war das denn jetzt alles dem Schätzung? Dann können wir jetzt gleich weitermachen mit dem Freiheitsserver, wo der Slash gerade schon was eingetragen hat. Bitteschön. Genau, ich bin hier, um ein kurzes Status-Update abzugeben. Was hat sich getan? Im Pad habe ich die JSE-Erweiterung komplett eingetragen, sowohl ins Englische als auch ins Deutsche. Und anssonsten, was das Treffen der Bundes-IT mit Paki angeht und so, da werden die Österreicher auch mit dabei sein wahrscheinlich. Aber dieses Treffen ist noch nicht zustande gekommen. Gestern Abend hat sich aber der Paki bereits mit einer Person der Bundes-IT getroffen und Bekanntschaft gemacht. Und ich hoffe, dass das bald ansteht. Daneben gibt es dann ja auch noch quasi das Software-Bündel zu schnüren. Und eine Person, die sich vor ungefähr 3 Monaten dafür bereit erklärt hat, das von sich aus zu machen, die hat sich bislang nicht gemeldet, obwohl ich schon 4-mal über unterschiedliche Kanäle sie freundlich darum gebeten habe, da mal zumindest eine Rückmeldung zu geben, was denn da Stand der Dinge ist. Und was ansonsten nach wie vor gut gebraucht werden kann, diese Initiative, die ist in Zeile 68 erklärt und da ist ein Link und wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr Zugang zu einer mündlichen Erklärung dieser Initiative und allen Details und Bildern. Und wer gerne mitmachen möchte, helfende Hände können sehr gut gebraucht werden bei dieser Initiative. Wir brauchen Leute, die sich mit Technik auskennen können, also so Administratorenzeugs. Aber andererseits brauchen wir auch Leute, die eine Webseite pflegen und aufrechterhalten können. Und wenn ihr diese Fähigkeiten habt und gerne mitwirken wollt, dann könnt ihr euch an den Bundesvorstand wenden, wahrscheinlich aber auch an Paki, also Patrick Schiffer. Und dann seid ihr gleich an den richtigen Stellen und könnt gut eingebunden werden. Du hast ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal diesen Aufruf gemacht. Du könntest diesen Aufruf auch mal passend fürs Vorstandsportal formulieren, dann könnte man das da drauf packen. Vielleicht haben wir da eine bessere Reichweite als hier. Das ist eine super Idee, das werde ich machen und ich werde das dann für die nächste Woche fertig haben und dann dir überreichen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich habe den Eindruck, dass der wirklich mit so das Wirksamste ist, was man jetzt im Aufbau dieser Initiative machen kann. Jupp, du musst auch nicht bis zur Sitzung nächste Woche warten. Schick mir einfach die Info, wenn du soweit bist, und dann packen wir das drauf. Gut, aber das wird trotzdem so ein paar Tage dauern, weil ich auch noch anderweitig viel Kram zu tun habe und der staut sich schon ein bisschen, daher mein erster Ausblick. Ja. So wie es dir passt. Gut, weitere Fragen? Falls dem nicht der Fall ist, kommen wir zum Punkt SG Pressebund. Das ist wohl Olafs Punkt, so wie ich das hier lese, der heute nicht da ist, deswegen verlese ich das kurz. 25.26.4. Ach, Moment mal, das ist die Ankündigung von der letzten Woche, oder? Jetzt sehe ich es gerade, ich habe das ja letzte Woche gar nicht gelesen. Nee, okay. Ich wiederhole das nochmal kurz. 25.26.4. Jugendherberge Weimar, Bundestreffen. Termin und Ort sind nun fest. Grobplanung, PET folgen in diesen Tagen. In Weimar soll die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Social Media Management besprochen werden. Strukturen, Prozesse, Schnittstellen, Ressourcen, Beteiligung. Die ersten Referenten sind angesprochen. Bitte gegebenenfalls Wochenendtermin vormerken. So, jetzt habe ich gerade das irgendwie mit dem Team Polgef, mit dem Polgef-Treffen in Kassel letztes Wochenende verwechselt. Das war mein Fehler. Gut. Dazu gibt es dann wohl kaum mehr was zu sagen. Das ist ja eher eine Ankündigung und der Ansprechpartner ist auch nicht hier. Dann kommen wir gleich zu den Polgef-Berichten. Fangen wir mit dem Bund an. Jupp, ich bin auch gleich soweit. Trage gerade noch einen Termin ein bei mir selber. Wie du gerade schon gesagt hast, am vergangenen Wochenende haben sich politische Geschäftsführer, Vertreter von Landesvorständen und auch ein paar wenige andere Piraten in Kassel getroffen. Wir hatten ziemlich viel Arbeit gemacht und geleistet und diskutiert. Am Samstag bis fast 10 abends, glaube ich, war es. Und am Sonntag dann auch nochmal bis 4 oder so. Allerdings anders als gestern zugesagt, und eigentlich wollte Christas auch hier sein, per Telco-Bridge, aber er kann sich's auch wirklich sparen, weil wir nämlich die Ergebnisse, die wir haben, und zum Teil auch schon formuliert haben, heute noch nicht vorstellen können, aus Gründen, auf die ich, weiß ich nicht, jetzt hier noch nicht tiefer eingehen möchte. Das wird aber in irgendeiner Weise noch kommen. Dann, da gab es auch unter anderem eine Nachbesprechung von Hamburg, aber auch der anderen vergangenen Wahlkämpfe, zum Beispiel Brandenburg oder auch Thüringen. Der zweite Hauptteil war so Diskussionen um Zielgruppen, Schwerpunkte, wie man kommunizieren kann, wo welche Potenziale liegen und so weiter, Identifikationen. Aber wie gesagt, da in diesem Schriftstück, das erstellt wird, sind da mehr Details zu entnehmen. Dann mit der Freifunk-Ausschreibung, das ist auch ein kleiner Werbeblock, da weiß ich nichts Neues. Vielleicht hat da wirklich jemand Lust, sich zu bewerben auf dem Vorstandsportal. Gibt's da so eine Ausschreibung, und das wäre cool, wenn wir da jemanden finden würden. Dann der andere letzte Punkt, was auch am Wochenende angesprochen wurde, wo man sich eigentlich auch ziemlich einig war, ist diese Sitzung selbst hier, dass wir überlegt hatten, das wollten wir eigentlich heute gleich starten, können wir uns aber leider jetzt dann sparen, dass wir die Sitzung insgesamt ein bisschen umgestalten sollten, wollten, dass es weniger eine Stunde lang so Berichte gibt, was wer gemacht hat und vorliest, was im Pad steht, sondern dass man sagt, okay, wir machen am Anfang einen Block von einem gewissen Zeitraum, vielleicht eine Viertelstunde, wo jeder die Gelegenheit hat, auf genau die wichtigsten Dinge hinzuweisen, also nicht vorlesen, was drin steht, sondern so Special Ereignisse, wie es jetzt oben mit den Terminen für Bremen gelaufen ist, und dass wir dann die restliche Zeit auch mehr dafür nutzen, eben so Diskussionen um die politische Arbeit und die Strategie, die dahinter steht, mit den Landesverbänden zusammen und auch den Themenbeauftragten und den Leuten, die halt hier sind, ein bisschen detaillierter hier zusammen eben zu besprechen und abzugleichen. Das könnte in der aktuellen Situation uns allen mehr bringen. Aber die Details dazu sind auch nicht irgendwie fixiert, sondern da soll sich jeder am besten jetzt ein bisschen Gedanken machen, und dann reden wir da nochmal an geeigneter Stelle drüber, vielleicht bei so einer Vorbereitung, bei Vorbereitungssitzung, die ja meistens montags stattfindet, um dann am Dienstag sinnvoller oder effizienter zu arbeiten. Darüber können wir gerne mal reden, ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Gibt's da Fragen? Scheinbar nicht, dann können wir, glaube ich, gleich weitermachen. Baden-Württemberg, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr aktuell, oder? Soweit ich weiß, hat ja Sebastian Staudenmayer sich verabschiedet beim letzten Mal, als ich hier war. Also ich war andersrum gefragt, wer ist denn der neue Polgefin Babü? Ich war jetzt einen Monat im Urlaub und weiß von sowas nichts mehr. Die haben keinen Polgef mehr. Haben Sie dann irgendjemanden benannt, der die Aufgaben in dieser Hinsicht übernehmen soll? Oder nochmal einfach, ist jemand da aus Babü? Das wäre der einfachste Weg. Dem scheint wohl nicht so zu sein. Gut, dann haben wir ja? Die haben jetzt gerade Landesvorstandssitzung, wahrscheinlich die konstituierende Landesvorstandssitzung, wovon sie einen von den fünf stellvertretenden Vorsitzenden wahrscheinlich als Art Polgef benennen werden. Okay, gut, aber wenn die jetzt eine konstituierende Sitzung haben, dann grätschen wir den nicht ein. Passt. Gut, denn Bayern. Jetzt ist der Dingens noch nicht da, der switcht schon weg, von dem weiß ich, dass er später kommen wird. Der soll heute den Olaf vertreten, sitzt aber noch im Zug und hat im Moment schlechtes Netz. Dementsprechend wäre ich gerne mal, hätte ich dann beinahe übersprungen, damit man den Berichterstatter dann auch nutzen können, sodass er nicht komplett umsonst dann online kommt. Und dann machen wir mal weiter mit Berlin. Welche da sind? Fragezeichen? Scheinbar nicht. Brandenburg. Auch kein Brandenburg. Bremen haben wir abgefrühstückt. Hamburg. Heute Hamburg. Hessen. Steht im Pad drin alles. Oder soweit, wie ich das überblicken kann. Gut, dann lese ich nochmal kurz vor für Aufzeichnung. Vergangenes. Bündnistreffen für dezentrale Friedensstadt-Angst-Demo in Frankfurt zusammen mit die Datenschützer Rhein-Main, AK-Vorrat, CCC Frankfurt. Termin 30.05. Motto Freiheit stirbt mit Sicherheit. Mein Kinzig-Kreis Neujahrsempfang. Januar kann jeder am 28.02. Dann Polgef, Real-Life-Treffen in Kassel. Dann Nofragida am 2.03. Berichterstattung via Twitter. Viele Rückmeldungen. Kommendes, LAVO-Sitzung am 4.3., Programm-Reset-Barcamp am 7.8.3. in Marburg, WGI-Thementag in Frankfurt, 15.3. einige Tage vor Blockupy und Blockupy bei der EZB am 18.3. in Frankfurt, bin indirekter Anwohner, 2 Kilometer, Polizei will gefährliche Gebiete kennzeichnen. Soweit die Aufzeichnung, falls noch Fragen an Alex, bitte jetzt. Ja, Frage an Bernd und an Alex. Zu dem Thema, wie sieht's aus mit Blockupy, wenn das gerade jetzt hier erwähnt wurde? Sind da Dinge geplant von der Piratenpartei aus? Nehmen wir da teil? Rufen wir dazu auf? Haben wir da eine politische Forderung oder politische Aktion, die wir in dem Kontext durchführen wollen? Im Prinzip werde ich jetzt morgen eine Pressemitteilung verschicken oder zu friedlichen Teilnahme aufrufen. Es gab in den letzten Jahren unterschiedliche Ansprechpartner oder bei den Leuten, die in diesem Blockupy-Ding drin sind, wo wir nicht so ganz wirklich einverstanden waren und uns daher eher aus Beobachtersicht mitmachen wollen. Aber wir werden nicht irgendwie Unverstand oder sowas aufbauen oder irgendwie, weil es ist uns zu heiß im Moment. Also wir werden eher dahin gehen und friedlich teilnehmen. Aber ich habe keinen Bock mehr, wie letztes Jahr irgendwie von der Polizei festgehalten oder sonst was zu werden. Also da ist irgendwie im Moment ist gerade ziemlich heftige Stimmung, auch gerade wegen den Nofragida-Geschichten und den Pegida-Geschichten. Die Polizei ist gerade ziemlich aufgeheizt und die Pressestelle heizt schon im Vorfeld durch Presseberichterstattung die Leute gegen die friedliche Teilnahme auf. Also ich glaube, wir stehen da eher positiv gegenüber, aber nicht 100% in dem gesamten Blockupy-Programm. Wie sieht das im Bund aus, Bernd? Bernd schrieb vorher, dass er jetzt AFK ist und noch was machen muss und nur noch zum Teil zuhört, dürfte ich. Daher fand ich, dass ich nicht hören kann. Gut, noch Fragen? Ich habe noch kurz was anzumerken mit der dezentralen Freiheits- und Angstdemo. Die soll ja auch in anderen Städten passieren. Bei mir war es so, ich musste mehrfach die Datenschützer Rhein-Main-Sieg und Arbeitskreis Vorrat überzeugen, da mitzumachen. Und dass wir nicht irgendwen übernehmen wollen, sondern dass wir als gleichwertiger Partner erscheinen wollen. Und erst danach bin ich eingeladen worden zu Sitzungen, zum Bündnistreffen. Ich wollte nur sagen, versucht mal lokal irgendwie euch mit einzubringen. Wäre schon cool, wenn wir da auch mit dabei wären. Gut, okay. Noch dazu was? Ist eigentlich irgendwo eine Übersicht, wo vielleicht schon sicher ist, dass dezentrale Veranstaltungen dieses Jahr stattfinden werden? Du meinst die Freiheit und Angst? Genau. Noch nicht, ist im Aufbau. Danke. Schön, dann denke ich, können wir zum nächsten Land weitergehen. Oder? Ich habe keinen Widerspruch, dann Mecklenburg-Vorpommern. Ist der Hannes Vogt da? Scheinbar nicht. Niedersachsen. Thomas Ganzko. Ja, ich kann den Wunsch erfüllen und es wieder ziemlich kurz halten. Wir hatten als nächstes Ereignis der letzten Woche am Wochenende ein Barcamp, haben dort einen Rhetorikkurs angeboten, wurde auch gut nachgefragt und hat den Teilnehmern wohl auch Spaß gemacht. Das war am Samstag der Hauptteil. Am Sonntag haben wir uns dann ausgetauscht zum Thema Wahlrecht, uns diverse Anträge aus anderen Landesverbänden oder Beschlüsse aus anderen Landesverbänden zu eigen gemacht. Gutes darf ja bekanntlicherweise kopiert werden, was wir dann auch in unserem nächsten Landtagswahlprogramm unterbringen wollen. Als wohl wirkliche Neuerung haben wir uns dann ausgedacht, wir fordern doch einfach mal eine Umdefinition der 5%-Hürde, dass also 5% der Stimmen ungültig sein dürfen. Und wenn es mehr Stimmen sind, die ungültig, also unbetrachtet und unbeachtet bleiben dürfen. Und wenn es mehr sind als 5%, und das ist bei fast jeder Wahl so, dann müssen halt alle Stimmen berücksichtigt werden. Also quasi eine Umkehr der 5%-Hürde. Dann wollte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Denn das kann durchaus auch sein, dass die in anderen Bundesländern auftauchen. Die Europa-Union Deutschland, das ist so ein, nennt sich selber ein überparteilicher Zusammenschluss europäischer Demokraten, scheint momentan mit dem Thema TTIP über die Republik zu gehen. Also sie waren schon in Pforzheim und am 19.03. soll hier in Hannover eine Veranstaltung, Diskussion und Workshop stattfinden. Könnte ganz interessant sein, also Diskussionen, eine Podiumsdiskussion findet mit zwei Leuten quasi vom Europäischen Parlament statt und zwei Vertretern von NGOs. Und von daher wird das also auch was Ausgewogenes werden. Damit bin ich schon durch. Okay, danke dir. Dann Fragen dazu? Scheint nicht so zu sein. Es werde NRW. Okay, gut. NRW scheint nicht da zu sein. Dann muss ich mal kurz verlesen. Ich verlese. NRW spricht. Ja, das ist dieser blöde Schiebeschalter an meinem Headset, den ich immer vergesse zu aktivieren. Guten Abend zusammen. Hi. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass am 6.3. Antragsschluss für Programmanträge und Satzungsänderungsanträge zum kommenden LPT ist. Am 7.3. veranstaltet die NRW-Fraktion einen Tag zum kommunalen Austausch mit thematischen Workshops für Kommunalberater und Interessierte. Das ist im Zuge der Vernetzung der kommunalen Mandatsträger mit den Landtagsmandatsträgern, aber natürlich sind alle herzlich willkommen, gerne gesehen. Das Ganze findet im Unperfekthaus in Essen statt, eine coole Location. Wir würden uns auf dem LPT, der am 18. und 19. April in Gelsenkirchen stattfindet, freuen, wenn wir auch Teilnehmer aus Bremen begrüßen könnten. Idealerweise, wenn es denn dann Leute aus dem Bremer LAFO sind oder Beauftragte, die in NRW dazu werben, dass NRW dann auch bitte bei der Bremenwahl mithelfen mögen. Idealerweise dann eventuell Hilfeformen direkt vor Ort abstimmen können. Das wäre, fände ich, cool. Wir haben da einen Timeslot für vorgesehen. Am 14.03. machen wir eine LAVO-Klausur aus Gründen und um Sachen mal wieder face-to-face abzustimmen. Und wir haben noch die gemeinsame Klausur Landtagsfraktion und LAVO in Planung zeitlich, die wir dringend noch vor dem LPC auch machen wollen. Da ist aber noch kein Termin bekannt. Und das war's zu NRW. Fragen dazu? Ja, diese Geschichte von wegen, da soll ein Landesvorstandsmitglied aus Bremen zu euch kommen. Nachdem das jetzt irgendwo 3 Wochen vor der Wahl ist, wer sich da erst das überlegt und dann anfängt, Urlaub einzureichen oder so, das wird dann wahrscheinlich alles ein bisschen sehr knapp. Haben wir da die Chance, eine andere Möglichkeit zu finden, da bei euch im Landesverband Werbung zu machen? Wir werden natürlich Werbung machen, damit wir die Bremer Wahl unterstützen können. Ich denke aber, dass es sehr viel eindrucksvoller ist, wenn das tatsächlich jemand aus Bremen macht, der auch so konkret werden kann. Wir werden für die Bremer Wahl genauso um Hilfe in NRW werben, wie wir es für die Hamburg-Wahl gemacht haben. Okay, danke. Und der LPT findet an einem Samstag und Sonntag statt. Klar sind die LAVOs in Bremen sicherlich jetzt schon höchst eingespannt und werden kaum Zeit finden, aber an dem Wochenende ist zumindest die Fragestellung Urlaub hoffentlich keine. Okay. Einige Fragen? Wenn nicht, dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz, Ervigo. Schönen guten Abend. Ja, wir hatten am Wochenende Barcamp zu unserer Landtagswahl, die 2016 stattfindet. Das war das zweite Barcamp zu dieser Wahlvorbereitung. Die Beteiligung war nicht so gut, aber es war trotzdem sehr konstruktiv. Was dabei rausgekommen ist, was eigentlich überregional interessant ist, wäre, dass doch selbst bei den paar Leuten relativ Konsens war, dass man für die Wahlen 2016, 2017 doch vielleicht noch ein überregionales gemeinsames Profil entwickeln könnte. Es müsste einfach jetzt nur relativ schnell gehen. Es könnte ein Punkt sein, den man dann auch in 2017 reintragen könnte, wo 2017 ja ein Superwahljahr wird. War einfach ein Vorschlag, das habe ich auch schon an den BUFO geschickt. Wenn da keine Antwort kommt, werden wir das aus RLP probieren, ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Ansonsten gab es dort einen Vortrag, der überregional vielleicht ein bisschen interessant ist für Nichtwähler und Wechselwählerpotenzial, wie man das vielleicht in der Piratenpartei nutzen kann. Also so eine Analyse, wer was ist. Dann gab es einen Vortrag über Elitendemokratie und Pöbeldemokratie. Das war ganz interessant, wie heute Demokratie eigentlich ist. Ja, wir haben eine Elitendemokratie und eine Pöbeldemokratie. Ist mit extra, also provokant gedacht, der Name, der wäre eigentlich das Ideale. Was weiter bei uns geplant ist, es gibt weitere dezentrale Arbeitstreffen jetzt zur Landtagswahl. Da werden die Barcamps jetzt nicht mehr, sind nicht mehr ideal. Da muss das jetzt in ein Arbeitstreffen umgesetzt werden, die Sachen, die man auf dem Barcamp entwickelt hat. Es wird deshalb auch relativ kurzfristig jetzt ein Team Öffentlichkeitsarbeit noch ein Real-Life-Treffen machen, wo die Themen mitbearbeitet werden oder wo die Themen mit ein Tagesordnungspunkt sind. Dann ist ein Infotreffen mit den Kommunalpiraten geplant und von dieser TTIP-Aktion, also die Bundestags- und EU-Abgeordneten anschreiben, haben wir Standardantworten bekommen, die der Michael aber auch schon kennt. Gut, das war es in Kürze aus Rheinland-Pfalz. Falls einer Fragen hat? Keine Fragen. Gibt es eine irgendwas zu Verlinkendes hinsichtlich des Vortrages über die Ausnutzung von Nichtwähler- und Wechselwählerpotenzial? Ja, das kann ich aber erst nächste Woche reinmachen. Es werden alle Vorträge verlinkt. Die wollte aber jeder nochmal eben ganz kurz überarbeiten, da man gestern auf dem Treffen dann oder vorgestern festgestellt hat, dass noch kleine Änderungen nötig sind. Also ich denke, in der nächsten Woche kann ich die Links hier reinsetzen. Okay, danke. Bitte. Gut, so viel dazu. Ich glaube, das war's dann für heute. Also nicht für heute, sondern von Rheinland-Pfalz für heute, weil ich keine Fragen mehr höre. Saarland, Erich Warnke, bitteschön. Ja, ich mach's ganz kurz. Wir haben am 15.03. LPT, programmatischen LPT, also ohne Personalentscheidung. Und wir stecken halt über beide Ohren in Vorbereitung. Das mehr können wir im Moment einfach gar nicht machen. Und ja, damit war es das auch schon von meiner Seite. Alright, Fragen? Ja, mich würde interessieren, ob ihr schon eine größere Zahl Programmanträge vorliegen habt. Oh, nicht so die Masse. Ich glaube, es sind noch keine 10 Stück. Wir haben auch eher dazu aufgerufen, Arbeitspapiere zu schreiben, also die ganze Zeit war ein bisschen knapp, deswegen haben wir den Schwerpunkt auf Arbeitspapiere gelegt. Wir wollen im Sommer noch ein LPT machen, indem wir dann die Sachen quasi zu Programmanträgen weitermachen, ja. Okay, danke. Gut, weiter geht's. Sachsen, Klobukor. Kein Klobukor, Sachsen-Anhalt, Mike Sandmüller. Kein Mike Sandmüller, dann Kathi Jasper, Schleswig-Holstein. Kein Schleswig-Holstein, Thüringen. Ja, also Thüringen ist in den letzten Wochen schon sehr ruhig und wir haben halt am diesen Samstag einmal Kommunalplenum, wo sich die Mandatsträger halt alle mal treffen zum ersten Mal und sich gegenseitig, also untereinander vernetzen. Kurz für dich fragen, falls nicht, dann schaue ich mal kurz in die Themenbeauftragtenberichte rein. Mal kurz eine Frage von mir, dieser Zoss in 192, 193 oder 194, wie lange steht denn der da schon? Weil wenn der jetzt. Habe ich ihm erst eingeschrieben, also vor der Sitzung. Gut, weil ich hatte es ja jetzt seit ein paar Wochen nicht gemacht, jetzt hätte ich nichts Altes nochmal vorgelesen, komplett in der Länge. Aber gut, dann, also wir haben was Organisatorisches. Bei einer kurzen Abfrage kam heraus, dass ein Real-Treffen der Themenbeauftragten extrem wünschenswert, ja sogar notwendig ist. So schön die Polgefronten sind, bieten sie leider nicht die Möglichkeit, Themenüberschneidungen und damit eine Kooperation zu erkennen oder zu fördern. Zudem sollten wir uns mal Gedanken machen, wie wir langfristige Projekte besser verantworten können, weil die Themenbeauftragten länger im Amt sind als die UFO und somit wichtige Entscheidungen bei jedem neuen Vorstand in Gefahr sind, gekippt zu werden. Das wären nur zwei Punkte, die auf einem RL-Treffen besprochen werden können. Es existiert eine Mailliste für Themenbeauftragte, die noch von Johannes Polader administriert wird. Dort scheint nichts mehr los zu sein, wäre nicht schlecht, wenn wir die reaktivieren und aufräumen können. Ja, ich sehe das als eine Art Diskussionsanstoß, Michael. Ja, nur kurz zur Erklärung. Ich war jetzt mit dem Gernot zusammen auf dem AK Soziales Sozialpiratentreffen am Wochenende, am Sonntag. Und da kam zum Beispiel die Sache mit den Jobcenterlisten, die ja schon länger laufen. Da kann der Gernot nachher noch was zu sagen. Und da fiel uns auf, dass Entscheidungen, die von vor zwei Vorständen getroffen worden sind, einfach gekippt werden können oder neu erklärt werden müssen und die Sachlage neu diskutiert werden. Und da muss man mal eine Entscheidung treffen, ob man das nicht längerfristig den Themenbeauftragten in die Hand gibt. Dann kam uns auch die Idee, uns mal abzusprechen, weil einfach Themen, wie ich es geschrieben habe, Themenüberschneidungen nicht erkannt sind oder hier in der PolGF-Runde einfach nicht besprochen werden können. Sei es eine Zusammenarbeit Energiepik mit der Landwirtschaft, wegen landwirtschaftlich genutzter Flächen, die, was weiß ich nicht, zur Energiegewinnung genutzt werden. Sei es Kultur und Bildung, um die kulturelle Bildung in der Schule zu erhöhen. Also da gibt es massenhaft Überschneidungen zwischen Themen. Und das sollte man mal in einem Real-Life-Treffen besprechen. Die Reaktion auf die Mail, die ich gestern geschrieben habe, war, wie gesagt, äußerst positiv. Nicht nur. Ja, gibt es zu Meinungen, Statements, Anregungen, konstruktive Ansätze von Seiten der Themenbeauftragten oder vielleicht der Folge dazu? In der Sache bin ich völlig beim Michael. Sinn macht das Feststellen von Themenüberschneidungen in jedem Fall. Ich bin aber etwas skeptisch, in der Hoffnung, dass an einem Tag bei irgendeinem Real-Life-Treffen die Themenüberschneidungen herausgearbeitet werden können, wenn sie denn nicht vorher schon in den Themenarbeiten festgestellt werden können. Ja, es geht ja nicht nur um sowas herauszustellen, es geht auch um Kennenlernen, weil wir haben einige neue Themenbeauftragten, die sich nicht kennen, um einfach mal sich auch da mal auszutauschen. Ich meine, was die PolGFs machen, sollte den Themenbeauftragten auch möglich sein. Und ob das ein oder zwei Tage sind, das müsste man noch planen. Also das war jetzt nur erstmal eine Idee, sowas zu machen. Ich würde das auch lieben gerne ein Wochenende machen, Freitag, Sonntag abreisen, müsste man einfach mal gucken. Also ich denke, von Vernetzungstreffen, egal auf welcher Ebene, profitieren wir alle davon. Also insofern, wenn sich die Themenbeauftragten da zusammensetzen wollen, nennt es nicht Überschneidungen, Themenbeschreibung, Themenabgrenzung, profitieren wir, denke ich, alle davon. Also auf jeden Fall machen, sehr sinnvoll. Also interessanter, wenn ich nochmal was dazu sagen kann, empfände ich, dass auf so einem Real-Life-Treffen wirklich die Leute grob ihre Sachen vorstellen und dann dabei vielleicht erkennen, wo Gemeinsamkeiten oder Koordinationsmöglichkeiten bestehen. Ja, wir müssen es halt nur machen, das ist das Thema. Ja. Darf ich noch kurz was zu sagen? Also ich war ja auf der Alvicon in Hamburg und mir ist da aufgefallen, dass also zum Beispiel zwischen Sozialpiraten und Wirtschaftspiraten durchaus große Überschneidungsmengen vorhanden sind. Und das hat dazu geführt, dass wir uns so verabredet haben, dass wir wahrscheinlich das nächste Treffen oder dass die nächste Veranstaltung vielleicht sogar gemeinsam machen werden. Und ich war vor kurzem mal, hab mal reingeschnuppert in der AG Migration und Asylpolitik. Auch da habe ich festgestellt, da sind Überschneidungen mit unseren Zielsetzungen. Also ich denke, es wäre mal ganz gut, wie wir schon angedeutet haben, uns zunächst erstmal gegenseitig kennenzulernen. Und es muss gar keine so große Arbeitssitzung werden, sondern man wird sehr schnell feststellen, dass man bestimmte Dinge erkennt, die in verschiedenen AGs behandelt werden. Und wir müssen ja nicht einen Rundumschlag machen, sondern es wäre schon hilfreich, wenn bestimmte AGs sich vernetzen können, wenn da Überschneidungen sind. Also nochmal eine kurze Bemerkung von mir. Diese Zusammenarbeit zwischen den AGs hat es auch schon zu Zeiten gegeben, bevor wir Themen beauftragt hatten. Ich erinnere an den ersten großen Schulterschlussantrag, wo wirklich über Monate hinweg alle AGs, die im Entferntesten mit Umwelt zu tun haben, also auch zum Beispiel Friedenspolitik, Nachhaltigkeit und so weiter, mitdiskutiert haben und wir da einen Antrag vorgelegt haben, der mit allen AGs abgestimmt und Konsens war. Mal eine ganz praktische Frage. Da wird ja wahrscheinlich ein Budget erforderlich sein. Kommt das dann vom Bund oder wie soll das funktionieren? Also ich bin jetzt zwar nicht der Schatzmeister des Bundes, aber so wie unsere derzeitige Finanzlage aussieht, kann ich glaube ich schon prognostizieren, dass das sehr chancenlos wird, da die Kosten dem Bund aufs Auge zu drücken. Wir haben die innerparteiliche Finanzaufteilung so, dass von den staatlichen Mitteln irgendwo 15% beim Bund ankommen und die restlichen 85% zu den Landesverbänden gehen. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass dann die Landesverbände bei solchen Dingen auch in der Pflicht sind. Ja, Michael, wir hatten auch schon angedacht, dass man vielleicht das erste Treffen erstmal über eine Mammelsitzung veranstalten könnte. Das hört sich doch prima und sehr etatschonend an. Naja, also es geht einfach nur darum, dass sich die Themenbeauftragten mal austauschen, was im Rahmen hier der POLGF-Sitzung einfach im Moment nicht machbar ist, von der Zeit her und von den Themen her nicht. Ja, dann nehmt das doch einfach in die Hand und macht es. Ja, das ist ja auch erst am Sonntag aufgekommen, also wir sind ja schon dran. Schön. Und noch konstruktive Beiträge dazu? Scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, wollen wir da jetzt jemanden den Hut dafür aufsetzen oder ist das nicht nötig? Ja, der Michael hat das schon in die Hand genommen und ich werde ihn dabei unterstützen. Kriegen wir schon hin, das machen wir schon. Alles klar, dann können wir weitergehen. Also, Urheberrecht, TTIP wäre die erste Beauftragung. Gunovert Kramm. Da hat der Michael Bernd was reingeschrieben bei TTIP. Also interpretiert das so wie oder ist das in der Zeile verrutscht? Bruno hat eine Beauftragung zu Urheberrecht und TTIP. Ja, klar, aber mir ging jetzt gerade darum, dass Michael Bernd was reingeschrieben hat unter dem Punkt von Bruno, was mich gerade ein bisschen verwirrt hat. Vermutlich hat Bruno, teilgenommen und zu TTIP jetzt was berichtet. Kurz reingrätschen. Einfach vorlesen. Nein, ich wollte mal reingrätschen. Wenn du gerade was zum Thema hast, dann von mir aus. Ja, am Wochenende findet in Barcelona eine internationale Vernetzungskonferenz statt. Da geht es einmal um Fracking, Vernetzung zwischen Europa und Maghreb. Das haben wir schon, das ist dann die dritte Konferenz mit diesem Thema, aber es ist auch TTIP auf dem Programm. Und ich weiß aus der Anmeldeliste, dass zum Beispiel einige MDEP dort sein werden, also Mitglieder des Europaparlaments, darunter auch Julia Reda. Ist das hier soweit bekannt, dass das stattfindet? Ich werde auch da sein. War jetzt nicht bekannt, kann ich aber oben, glaube ich, bei den allgemeinen Sachen dazu schreiben. Aber und ich kann es auf jeden Fall auch in den Digest mit aufnehmen. Ja, mach das bitte. Jo. Gut. Das wäre dies. Jetzt sehe ich weder Michael, Bernd noch Bruno hier. Ich werde jetzt immer kurz vorlesen, was drinsteht. Ansonsten bin ich auch in gewisser Hinsicht überfordert davon. Also, Teilnahme an der CETRO-TKIP-Veranstaltung in Oldenburg am 22.03.2015 mit dem MDEP Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments. Aussagen von Bernd Lange: Sozialdemokraten werden keinem Freihandelsvertrag CETA oder TTIP zustimmen, der Schiedsgerichte oder Schiedsstellen beinhaltet. Er ist der Meinung, dass ebenfalls das Europäische Parlament solchen Verträgen nicht zustimmen wird. Zweitens, Teaser macht ihm große Bauchschmerzen und er wünscht sich, dass die Verhandlungen zum Abkommen viel mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden. So, das als Erfahrungsbericht also. Und wir können dann gleich weitergehen zur Sozialpolitik, zum Gernot Reipen. Bitteschön. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich habe auch am Sonntag, wie Michael, am Relive-Treffen AK Soziales in Wiesbaden teilgenommen. Es war eine sehr konstruktive und sehr sachliche Sitzung und was mich besonders gefreut hat, drei Anwesenden gehören nicht der Piratenpartei an, aber sie unterstützen aktiv die politischen Ziele des Arbeitskreises und das finde ich doch beachtlich. Also Sozialpolitik scheint doch auch Interesse zu erwecken in der Bevölkerung, also innerhalb der Piratenpartei. Und es gab zwei Themen, die sehr vorrangig behandelt wurden. Michael hat es schon angedeutet. Das ist zum einen die Telefonliste der Jobcenter. Ich würde jetzt hier nicht alles vorlesen wollen. Wir haben da sehr lange und ausgiebig drüber diskutiert. Wir sind uns aber einig. Alle waren sich einig, dass wir diese Liste wieder online stellen müssen. Und es wurde vorgeschlagen und auch dann abgesegnet, dass wir eine Projektgruppe diesbezüglich aufbauen wollen. Ich werde sie auch diese Woche noch bekannt geben, bin noch nicht zeitlich dazu gekommen. In dieser Arbeitsgruppe, in dieser Projektgruppe wollen wir die ganzen, also die Basisarbeit leisten, wie zukünftig so eine Telefonliste online gestellt werden kann, dass sie also praktisch allen Anforderungen gerecht wird, dass sie nicht von jedem manipulierbar ist und so weiter, dass wir auch schauen, dass es die Telefonlisten auch veröffentlicht werden können, dass da also alles in trockenen Tüchern ist. Und das wollen wir dann halt dem Bundesvorstand vorstellen. Da haben sich auch schon zwei Leute bereit erklärt, da aktiv mitzuarbeiten. Dann ist auch sind wir uns übereingekommen, dass wir auf jeden Fall einen neuen Antrag stellen müssen an den Bundesvorstand, dass die Telefonlisten wieder online gestellt werden. Und ja, das war jetzt das Wichtigste zu dieser Telefonlistenaktion. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir auch in diesem Jahr die Kampagne Aufrecht bestehen weiter unterstützen werden. Denn die nächste Auftaktveranstaltung findet am 16.04. in Frankfurt statt, unter dem Motto 10 Jahre Hartz IV sind genug. Und es wird so eine Art Straßenfest werden. Und das ist in der Straße, wo auch das Verdi, die Verdi-Zentrale und das SPD-Büro liegen. Also direkt vor diesen beiden Zentralen werden wir so ein Straßenfest zusammen mit der Erwerbsloseninitiative durchführen. Was noch wichtig ist, war halt, dass wir weiterhin daran arbeiten, diverse Flyer zu erstellen, und zwar auch deswegen, weil wir die für die nächsten Wahlkämpfe den Piraten auch zur Verfügung stellen wollen. Und was wichtig ist, der nächste Mammeltermin von den Sozialpiraten findet am 8.3. statt, also am kommenden Sonntag. Dann möchte ich noch kurz etwas über den BGE-Thementag berichten in Frankfurt am 15.3. Da habe ich auch die Adresse schon eingegeben, Saalbau Gallus, Frankenallee 111 in Frankfurt. Wir haben eine PM verfasst und die wird wohl diese Woche rausgehen. Ich werde morgen noch unserem Jürgen anstupsen, dass er eine Wiki-Seite aufsetzt, wo wir halt so die wichtigsten Dinge reinstellen, also zum Beispiel, welche Vorträge gehalten werden und mit welchen Inhalten. Und ich kann schon sagen, dass ein großes Interesse besteht, weil ich habe schon Anfragen bekommen, weil wir sind ein bisschen hängen mit der Zeit ein bisschen hinterher, aber das liegt daran, dass wir halt nicht so viele Leute haben, die aktiv jetzt hier kräftig mitarbeiten. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn Fragen sind, dann bitte stellen. Keine Frage, sondern eine Bitte, wenn ihr für die Jobcenterlisten von dieser Projektgruppe oder wie ihr das nennt, den Koordinator habt, dann dessen Kontaktdaten sofort an mich, und zwar bitte an die meine eigene E-Mail-Adresse, nicht an Vorstand@, nicht, dass das dann irgendwie noch ein paar Tage dauert, bis das Ticket zugeordnet ist. Okay, Michael, ich weiß dann Bescheid, ja, okay, danke. Gernot, Zeile 216, da steht Vernetzung AK Soziale Sozialpiraten mit AG Tellerrand. Ist das so eine Vermeldung, dass Michael und du und weitere den Termin vernetzt haben, oder ist das irgendwas in die Zukunft gerichtetes? Nee, das ist ein laufender Prozess, der gerade stattfindet. Also ich habe mich mit dem Gernot schon ab und zu getroffen bei den diversen Sitzungen. Das ist ein ständiger Prozess, der immer erweitert wird, weil es da auch themenmäßig sehr viel Überschneidungen gibt. Kannst du kurz zwei, drei Themen nennen, Michael? Das fängt mit den Seminaren für die Hartz-IV-Empfänger an, mit der schulischen Weiterbildung von Migranten und. Also das sind nur zwei Themen. Super, danke dir. Schön, dass ich dir ins Wort gefallen bin, Gernot. Nee, das war kein Problem. Okay, ich glaube, das war Network Sozialpolitik. Gut, dann können wir das überspringen. Ich meine, weitergehen. Gesundheit, Wolf Dietrich Trenner. Ist nicht hier. Umwelt, Bernd Schreiner hat reingeschrieben, heute nichts aus Gründen TM. Energiepolitik, Michael Bernd ist heute Abend verhindert, wie hier drin steht. Ich schaue kurz drüber. Ja, es steht nur kurz was drin zu Stellungnahme der Piratenpartei zum Grünbuch, ein Strommarkt für die Energiewende der Bundesregierung abgegeben. Sie wird in Kürze veröffentlicht. Und die AG-Energiepolitik beginnt jetzt mit der Arbeit an einem Orange-Druck-Energiepolitik. Dann die Birgit Piepras, bitteschön. Ja, ich war letzte Woche im Landtag in Schleswig-Holstein zum Agrarausschuss. Die Landesregierung hat dort einen Bericht abgegeben zur Amtschefkonferenz der Agrarminister in Berlin. Es geht da immer noch, es geht natürlich um vieles, aber unter anderem auch nochmal wieder um das Thema Clearfield-Raps beziehungsweise herbizidresistentes Saatgut und entsprechende Regelungen dazu, die die Bundesregierung als Auftrag von der Agrarministerkonferenz bekommen hat, das zu ändern. Das ist in der Amtschefkonferenz ist noch nichts vorgelegt worden von der dazu eingesetzten Kommission. Jetzt ist in zwei Wochen wieder Agrarministerkonferenz. Ich hoffe, dass dann endlich das Ergebnis vorliegt und wir dann weiter wissen. Dann arbeiten wir im Moment noch an einer Veröffentlichung zu GVO. Und zwar hat der EU-Agrarministerrat den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen auf ihren Hoheitsgebieten zu beschränken oder gar zu untersagen. Und da wollen wir was zu veröffentlichen. Da schreiben wir aber schon seit einer ganzen Weile dran. Und ja, ich bin gespannt, wann das wo erscheinen darf. Genau, und dann schon mal als Ankündigung, ich werde die nächsten drei Wochen quasi piratenfrei machen. Wir haben hier größere Umbauarbeiten im Haus und ich muss hier Handwerker koordinieren und bin im Stress mit anderen Dingen. Okay, danke dir dafür. Noch Fragen an die Karte, bevor sie verschwindet, oder? Scheinbar nicht. Gut, dann machen wir weiter mit der, nicht mit der Asylpolitik, weil Lito laut Aussage im Pendinget tut. Kultur und Medien, La Lioness. Ebenfalls nicht hier. Patrick Breyer oder jemand anders von der AG Datenschutz? Nope. NSA-Skandal, Zombie? Auch kein Zombie. Und last not least, Michael Meltag, also der Überwehr. Beziehungsweise nicht ganz last not least, ich vergesse aus irgendeinem Grund immer, dass Forschung und Wissenschaft da hinten noch dran hängt. Ja, genau, Michael Kittler aus. Bitteschön. Ja. Ja, ich kann es kurz machen. Ich war, wie der Alex auch, jetzt beim Neujahrsempfang meinen Kinzig-Piraten. Auf dem Relive-Treffen habe ich, wie gesagt, den Gernot getroffen. Ansonsten steht alles im Pad. Ich warte noch auf den Bericht von der Didakta. Da waren zwei von uns jetzt am Wochenende. Aber wie gesagt, ich warte noch drauf. Ansonsten nichts Besonderes. Alles klar. Kurz und knackig. Und jetzt hat noch als allerletztes der Switch to Mac, den ich jetzt bis ganz ans Ende vertröstet habe. Der darf jetzt auch noch was sagen, wenn er will, zu Bayern, die wir jetzt von ganz vorne nach ganz hinten gezogen haben. Ja, hallo erstmal. Ich kann es recht kurz machen. Wir hatten in Bayern am letzten Wochenende ein sehr gutes Schwabenplenum. Da ging es unter anderem um die Themen Drogenpolitik, Cannabis. Wir haben in der Planung, was sich jetzt mehr oder minder jetzt auch rauskristallisiert, eine Netzpolitikveranstaltung, die wird wohl irgendwann im Q2, Ende Q2 stattfinden. Und ja, das sind, denke ich, in aller Kürze die Themen, die ich von Olaf verkünden durfte. Es war schon, nur ganz kurz. Okay, keine Sorge, ich habe keine größere Erwartungshaltung mehr gestellt. Alles gut. Frage an David? Dem scheint nicht so zu sein. Kann ich dann tatsächlich festhalten, dass wir es innerhalb von einer Stunde durchgeschafft haben? Nein, nicht ganz, Geoffrey. Kleinigkeit noch fürs Protokoll, noch für die Aufnahme. Schnappi, als vorhin Wahlkampfhilfe Anträge Bremen, Niedersachsen gesagt hat, wir sollten an Niedersachsen einen Antrag schreiben, hattest du im Pad, also hier im Chat, geschrieben, Dito, war das so gemeint, dass auch an Hessen einer gestellt werden soll? Ja, aber ich bin gerade dabei, den Antrag, der vom Bürger letztes Jahr nach Hamburg ging, so umzuformulieren, dass ich den Antrag selber stelle an uns und morgen in die Landesvorstandssitzung reinkommt. Okay, das war die Frage, weil das oben im Protokoll nicht irgendwie ankommen ist oder so irgendwas. Dann macht ihr das selber, dann können wir das so lassen. Danke. Geoffrey, jetzt bin ich fertig. Gut. Auch sonst nichts mehr von jemandem? Ich würde gleich nach Ende der Aufzeichnung gerne mal was Privates oder Persönliches zu diesen ganzen Sitzungen, die sich jetzt langsam redundant herauskristallisieren, sagen. Na gut. Dann beende ich jetzt erstmal die offizielle Sitzung um 21:09 und ja, genau, dann beenden wir die Aufnahme. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.